Kapitel 9 Freibier. Der schöne Don war in sich versunken und starrte ins Feuer. Don, was ist los mit dir? Du bist heute so schweigsam. Hat dich die Nachricht von meinem bevorstehenden Ende umgehauen? Los, wir trinken noch einen Schluck Whisky, alter Spinner. Du alter Spinner. Spinner, Spinner, Spinner. Beim Stichwort Spinner fällt mir der Freibierabend im Disco ein. Erinnerst du dich noch? Ich musste damals stundenlang deine Frauengeschichten ertragen. Je mehr du erzählt hast, desto mehr ist mir aufgefallen, dass mein bester Freund einer der größten Spinner ist, die auf diesem Planeten umherirren. Von meinem Vater habe ich in meinem ganzen Leben nur einen einzigen vernünftigen Satz gehört. Zwei Männer und eine Kiste Bier. Das reicht, wenn einer nicht trinkt. Von dir habe ich auch was gelernt und darauf kannst du stolz sein. Wir haben nur ein Leben auf diesem verrückten Planeten und sich zu lieben, zu lecken und zu kuscheln sind die vernünftigsten Beschäftigungen, denen wir nachgehen können. Oder in meinen Worten, lieber rumbumsen und Sekt saufen, als abwarten und Tee trinken. Daran musste ich immer denken. Ich habe an diesem Abend begonnen, mich einsam zu fühlen und ich muss zugeben, ich habe mich selten so einsam gefühlt. Ich konnte meine Einsamkeit nicht mehr genießen.